Kreislauf FM auf Tide 96.0 und Bermudafunk. Am Mikrofon begrüßt euch der Mokwai. In der heutigen Sendung stellen wir unser 29. Release vor, und zwar von Ambitronic. Release it. Thank you. Thank you. Ihr hört Kreislauf FM auf Tide 96.0 und beim Vodafone. hört Kreislauf FM mit unserem 29. Release, Release It von Ambitronic. Mehr zu Ambitronic findet ihr auf kreislauf.org oder natürlich auch auf ambitronic.de. Ihr hört Kreislauf FM auf Tide 96.0 und Bermuda Funk. Thank you.

Dinger dürft ihr sie euch gerne im Internet runterladen auf kreislauf.org. Das ist Kreislauf 29, Ambitronic, Release It. Damit ist unsere Sendezeit auch schon wieder vorbei. Ich verabschiede mich heute hier aus dem Studio von Tides 96.0. Einen schönen Abend, wo immer ihr seid. Die Sendung kopieren, weitergeben und öffentlich aufhören, aber nicht kopieren.